Deutschlandfunk. Freistil. Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung, in anderen Ländern und Kulturen hochgeschätzte Tugenden, in Deutschland verschmäht und vergessen. Doch die Klagen über fehlende Regeln des sozialen Umgangs werden immer lauter. Kinder beschweren sich über das schlechte Benehmen ihrer Eltern, Erwachsene über die Unanständigkeit der Konzerne. Wissenschaftler wie der Berliner Historiker Paul Neupel fordern bürgerliche Sitten für alle. Doch was ist damit heutzutage gemeint? Zum Thema gute Manieren hören Sie jetzt die Übernahme einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Wir müssen davon ausgehen, dass es so etwas gibt wie Universalwerte. Werte wie Anstand, Höflichkeit, Respekt. Und ich bin glücklich darüber, dass in letzter Zeit die Deutschen wieder angefangen haben, darüber nachzudenken. Es wäre schön, in Deutschland würde sich ein kleines bisschen mehr Anstand durchsetzen. Aber es ist heikel. Wahrscheinlich wird es daneben gehen. Das hat zu Diskussionen geführt. Insbesondere haben mich verwundert die Reaktionen von Lehrerverbänden, von Lehrergewerkschaften, die gesagt haben, das brauchen wir alles nicht. Benehmen Sie sich. All das hat es auch in Deutschland mal gegeben, zu einer anderen Zeit. Wie man mit guten Manieren durch schlechte Zeiten kommt. Ein Feature von Anja Kempe. Ja, es sieht schon ganz nett aus. Wir probieren das mal zur Musik, oder? In Deutschland wird wieder mehr Hausmusik gemacht. Das zeigen aktuelle Untersuchungen. Der Verkaufsumsatz von gestärkten Stoffservietten ist gestiegen. Man hört auch, die Osterweiterung der EU sei schon deshalb begrüßenswert, weil osteuropäische Frauen sich gern in den Mantel helfen lassen. Bücher über Manieren werden wieder geschrieben und gelesen. Krawatten und Cocktailkleider sind im Kommen. Die Rede von der neuen Bürgerlichkeit geht um. Eins, zwei, drei und seit. Seit. Laufen, laufen, seit. Seit. Tepsi dreht herum. Seit. Tep. Patrick Schneider ist Tanzlehrer im Haus des Tanzes. Die älteste Tanzschule Kölns war lange geschlossen. Jetzt sind die Kurse wieder voll. Ja, also die Leute tanzen wieder sehr stark eigentlich. Das kommt wieder immer mehr in Mode wieder, kann man sagen. Es gehört mittlerweile eigentlich wieder dazu, zum guten Umgang, dass man sich auch auf der Tanzfläche gut bewegen kann. Es scheint schon so etwas wie eine größere Suche, auch so eine Art von Grundsee dahinter zu stehen. Paul Nolte, Historiker. Eine Suche auch ja, nach neuen Orientierungen, nach Verhaltensmustern, nach Fragen, ja, wie man sein Leben führt in einer veränderten Welt, auch ganz persönlich, privat, in größeren Zusammenhängen, wie man sich in Arbeitsleben integriert und gerade auch aber in diesen Schnittstellen zwischen privater Lebensführung und Karriere, zwischen ja, Individuum und Familie. Also ich glaube, gerade an diesen Schnittstellen entstehen diese Fragen auch nach der Lebensführung und nach der möglichen Rolle von Bürgerlichkeit darin. Als Klasse wurde das Bürgertum in Deutschland nach 1945 verabschiedet. Als geistiger Orientierungsrahmen findet es seit kurzer Zeit wieder eine ungeahnte Renaissance. Handelsblatt. Die Bürgerlichkeit kehrt zurück, mit all ihren Chancen und Risiken. Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. Unbürgerlich oder antibürgerlich will heute kaum noch jemand sein. Man will sich wieder näher kommen. Türen werden aufgehalten und Tische werden gedeckt. So als hätten plötzlich alle gemerkt, alleine geht es nicht. Das gesellschaftliche Leben, noch geprägt durch das Alles-ist-möglich-Gefühl der 90er Jahre, wird als asoziale Welt empfunden. Individualismus macht einsam. Man ist vernetzt, aber nicht geerdet. Mein Pflanzenhändler, einer der letzten Punks weit und breit mit blauen Haaren und dem Habitus von Johnny Rotten, verkauft neuerdings Blumengestecke mit Goldstaub. Und er hat mir neulich einen schönen Tag gewünscht. Die Sehnsucht nach Kultiviertheit und Höflichkeit scheint so weiträumig zu sein wie die öffentliche Debatte darüber. Von einer ganz neuen Utopie der Menschlichkeit ist die Rede. Und in der anderen Ecke wird gewarnt. Eine gewaltige Strömung der bürgerlichen Restauration habe sich in Bewegung gesetzt. Man feiert wieder Gottfried Benn. Cicero. Magazin für politische Kultur. Man liest wieder Heidegger statt Adorno. Thomas Mann statt Bertolt Brecht. Und in Museen zeigt man plötzlich Caspar David Friedrich. Guten Tag, Sie haben da gerade eben auf die Straße gespuckt. Das geht so nicht. In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier. Also ich denke, eine Welt ist ziemlich kalt, wenn da niemand ist, der eine Hand reicht, ein Lächeln reicht ja vollkommen schon aus. Und das ist auch eine Art von Freundlichkeit letztendlich, dass man nicht einfach an den Leuten vorbeigeht, sondern ihnen Aufmerksamkeit schenkt und sei es auch nur für den Augenblick. Das kostet einen ja nichts letztendlich. Ne? Und der Benimm muss natürlich auch irgendwie vorgelebt werden. Und wenn ich beispielsweise bei großen Unternehmen sehe, wenn die Leute entlassen mit einem Lächeln im Gesicht, man fusioniert, man steigert seinen Gewinn. Und wenn dafür Hunderte auf der Straße stehen, es geht dem Unternehmen gut und trotzdem müssen die Leute gehen. Wieso? Wenn es dem Unternehmen schlecht ginge, würde man noch das in gewisser Weise nachvollziehen können, dass Personal vielleicht abgebaut wird. Aber manchmal scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Das, was sie machen, ist letztendlich in dem Sinne unanständig. Und wenn mir das vorgelebt wird, Leute, die in Gerichtsverhandlungen, wo es um hohe Abfindungen geht, die eventuell nicht rechtens waren, wer da rausgeht und das Siegeszeichen in die Kamera hält und sich nicht einer Schuld bewusst ist, wenn man so offen öffentlich auftritt, was erwartet man von den Leuten auf der Straße? Sollen die das besser machen? Das Bedürfnis nach besseren Umgangsformen, das meist erst dann ersehnt wird, wenn sich viele Menschen häufig durch andere gekränkt, verletzt oder gedemütigt fühlen, ruft nicht nur den alten deutschen Satz, sowas tut man nicht, in Erinnerung. Auch das Schlagwort Globalisierung rückt in den Diskussionszusammenhang. Und damit die Zahl der Menschen, die infolge der veränderten Arbeits- und Lebenswelt mehr Rücksichtslosigkeit und Brutalität erleben als je zuvor. Den jetzigen Führungsschichten geht vieles von dem ab, was unabdingbar zum Bürger gehört. Wolf Jobst Siedler, Unternehmer. Mit Anstand führen. Es ist alte und neue Bürgerpflicht. Brand 1. Wirtschaftsmagazin. Kleine Zusammenfassung. Die Leute loben bürgerliche Manieren, aber Politiker, Manager, Vorstände und Aufsichtsräte können sich nicht mal ansatzweise benehmen. Also, die Rolle der Wirtschaft, finde ich, kann man in dem Kontext gar nicht hoch genug bewerten. Die Sozialwissenschaftlerin Mechthild Jansen hat sich mit der sogenannten neuen Mitte, der Situation und den Perspektiven von Mittelschichten in globalisierten Gesellschaften beschäftigt. Wir sind in einer Zeit, wo eigentlich die Wirtschaft eine absolut hervorragende Rolle spielt. Und diejenigen, die reichsten innerhalb dieser Wirtschaft sind, die größten Konzerne, die haben oft das schlechteste Sozialverhalten. Das kann man ja auch bei manchen Verhaltensweisen der Manager direkt ablesen. Und wenn man schon ökonomisch argumentiert, dann finde ich, kann man sogar sagen, dass sich auch moralisches Verhalten bezahlt macht. Das wirkt sich auch ökonomisch aus. Also das finde ich, muss man auch hinzunehmen. Es ist also nicht nur eine moralische Frage, es ist auch eine ökonomische Frage. Und vor, seit, ran, rück, seit, ran, vor, seit, ran und rück, seit, ran, vor, zwei, drei, rück, zwei, drei und vor, seit, ran. Begonnen hatte die ganze Diskussion über Bürgerwerte der Berliner Historiker Paul Nolte mit einem kritischen Hinweis auf die heruntergekommene Lebenskultur vieler Leute. Den ganzen Tag Fernsehen und Burger bei McDonald's. Im Schlepptau der Verfassungsrichter Udo Di Fabio. Ich habe 30 Jahre in Duisburg gelebt, wo einem heute vermehrt Männer mit Schmierbauch und Frauen im Trainingsanzug begegnen, mit wenig Sinn für soziale Formen. Dass schlechte Zeiten die Sitten verderben, möchten die Debattanten nicht gelten lassen. Bürgerliche Tugenden kosten nichts. Fleiß, Aufstiegswille, Bildungsbeflissenheit, Familiensinn. Udo Di Fabio, Bundesverfassungsrichter. Eine neue Bürgerlichkeit ist nichts Ausgrenzendes, im Gegenteil. Vieles hat sich natürlich aufgelöst. Die Grenzen sozialer Schichten oder Milieus sind diffuser geworden. Was wir vor allen Dingen beobachten, ist ja eine Auseinanderentwicklung oder man kann auch sagen, die Befreiung der Bürgerlichkeit von der Bindung an die Gruppe Bürgertum, an die soziale Gruppe Bürgertum, die tatsächlich diffuser geworden ist, sich vielleicht sogar aufgelöst hat, sodass inzwischen die Bürgerlichkeit im Verhalten eine Eigenschaft geworden ist, die sich alle in der Gesellschaft anziehen können manchmal. Und dann sagen dann auch viele, ja, Herr Nolte, Sie wollen den Menschen ihr Verhalten vorschreiben oder sind manchmal auch gespalten oder unsicher, wie man noch an Menschen, die erwachsen sind, die 30 oder sagen wir erst recht 40 oder 50 noch herankommt und da Verhalten ändern kann. Alle sollen sich gut benehmen dürfen, wenn sie Lust dazu haben. Doch während der Diskurs die Gemüter in den Thinktanks erhitzt und Sozialwissenschaftler und Pädagogen sich von Richtern und Historikern die Arbeit abnehmen lassen, sagen sich die Leute längst von ganz allein, wir üben jetzt mal den vornehmen Auftritt. 1, 2, 3 und seit, tap und drehen, stopp. Die Drehung war gut. Wir haben eigentlich aus fast allen Gesellschaftsschichten noch Leute hier und in allen Schichten wird es auch mehr. Gefragt sind klassische Tänze und Anti-Blamier-Seminare. Es sind halt so ein paar Kniffe, ein paar Tipps, die man so kriegt, wie man sich halt möglichst nicht blamiert, wenn man halt unterwegs ist. Und ich sag mal, vor 10, 20 Jahren war das noch überhaupt nicht gefragt. Mittlerweile gehört es fast schon eigentlich dazu, wie man mal die Dame auffordert, wer zuerst die Tür reingeht oder die Treppe raufgeht, wie das mit dem Besteck funktioniert beim Essen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und dann wird auch genau erklärt, was wie gegessen wird, welches Besteck zu nutzen ist oder ob zum Beispiel so ein Blätterteighaube auf einer Suppe drauf ist, ob man die mit der Hand essen darf oder nicht. Was auch viele Dinge nicht wissen, sich dann mit Messer und Gabel daran versuchen zum Beispiel. Und die neuen Schülerkurse, die wir haben, da kam dann von einigen Eltern auch die Nachfrage, gibt es das für uns eigentlich auch? Können wir das nicht auch mal machen, sowas? Und momentan planen wir gerade, das auch für Erwachsene anzubieten, also für die Eltern anzubieten. Und insofern ist das natürlich ein prima Zeichen, dass das der richtige Weg ist, dass die Leute so haben wollen anscheinend. Also die Nachfrage ist da anscheinend. Viel davon, weil ich der Meinung bin, dass man vor allem im Umgang mit anderen Leuten, dass man sich gut benehmen muss. So Tischsitten wie, es wird erst gegessen, wenn alle am Tisch sitzen oder man wartet, bis alle fertig gegessen haben und erst dann steht man auf. Das wird überhaupt nicht mehr betrieben in der Familie. Die Kinder sitzen vorm Fernseher wie so ein Schlatz, essen vorm Fernseher, dann wird einfach nur alles in sich reingeschaufelt, egal ob die Kinder irgendwann satt sind oder ob sie nicht satt sind. In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier. Ja, weil es dort nur so teuer ist, wenn wir uns da ein Bier bestellen, bezahlen wir locker 4 Euro für ein kleines Bier. Und am Kiosk bezahlen wir 1,10 Euro, wenn es hochkommt für eine Flasche Bier. Und deswegen trinken wir das dann halt fort. Und jeder von uns, mal eine Flasche Bier in der Hand hat, finde ich es in Ordnung. Aber man sollte auch auf jeden Fall, also je nachdem, wo man hingeht, sollte man schon darauf achten, was ziehe ich an. Wenn ich jetzt in der Stadt einen jungen Mann sehe, der mit Asiletten durch die Gegend läuft und kein Oberteil anhat zum Beispiel, dann sagen wir auch, oh, das muss nicht sein. Und das dann die Männer im Sommer einfach ihr T-Shirt ausziehen. Das gehört einfach nicht in die Stadt. Das sollte man einfach nicht machen. Man sollte sich wenigstens Schuhe, normal, geschlossene Schuhe anziehen oder im Sommer vernünftige Sandalen. Aber mit Asiletten muss man nicht in der Stadt rumlaufen. Und man sollte auch auf jeden Fall sowohl eine Hose als auch ein Oberteil anhaben. Also das geht gar nicht. Asiletten sind so Adidas-Schuhe fürs Schwimmbad. So diese Badelatschen für Männer. Und wenn so einer mir in der Stadt entgegenkommt, dann denke ich mir, was für ein Assi, muss nicht sein. In der Stadt kann man sich vernünftig anziehen. Es wäre schön, in Deutschland würde sich ein bisschen mehr Anstand durchsetzen. Aber es ist heikel, denn zwischen Anständigkeit und Wohlanständigkeit liegt ein schmaler Grat. Wenn ich zum Beispiel in einem Straßencafé nicht mehr mit Turnschuhen sitzen darf, würde ich sagen, das ist total übertrieben. Ich denke, die Entwicklung fängt ja jetzt schon an. Wenn wir am Wochenende weggehen, dann ist es oft so, dass bei Männern vor allem Wert darauf gelegt wird, dass sie schicke Schuhe anhaben. Männer kommen mit Turnschuhen oft gar nicht rein, nach dem Motto Kleiderordnung. Es hilft nicht, daran zu rütteln. Die europäische Auffassung über das, was schön und angemessen ist im Umgang der Menschen miteinander, hat der Adel formuliert. Astfa Western Assarate, Politologe und Manierenforscher. Der Adel hat, vor allem in Deutschland, wo sich erst sehr spät ein starkes Bürgertum entwickelt hat, das Gebäude der Manieren errichtet. Die europäische Vorstellung von der Gleichheit, wie sie sich in den verschiedenen Revolutionen allmählich durchsetzte, hatte im praktisch Sinnlichen den Adel als Vorbild. Es ging weniger darum, den Adel abzuschaffen, als darum, Herr und Dame zu werden wie der Adel, Waffen zu tragen wie der Adel, adlige Privilegien weniger abzuschaffen, als sie zu erobern. Gerade in der Vorstellung der Gleichheit, die doch gegen den Adel gerichtet war, lebt ein adliges Ideal fort, nämlich auf gleicher Stufe wie der König zu stehen. Auch in linken Kreisen wird die Stilfrage gestellt, die unerträgliche Hegemonie antibürgerlicher Lebensart beklagt, die so weit geht, dass nicht nur der Lehrer einen Zopf trägt, sondern auch der Direktor Doc Martens. Rituale der Verweigerung, die längst zu Formen der Affirmation geworden sind. Wenn auch hier und da nachdenklich darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Bürgerlichkeitsdebatte in rot-grünen Kreisen ja dann doch die bange Frage zugrunde liege, ob Leute mit bürgerlichen Lebensformen noch Linke sein können. Oder wie manche am Ende dann doch vermuten. In Wirklichkeit ist die neue Bürgerlichkeit, von der so viel die Rede ist, ein mühsam neu bemänteltes altes Bürgertum. Taz. Wenn man 40 Jahre lang mit ausgeleierten Pullovern rumläuft, dann finde ich das nur noch scheußlich. Und es wäre unheimlich gut, wir könnten das mal hinter uns lassen und mal die Kleider lüften. Und das ist keineswegs damit verbunden, in meinen Augen, die Errungenschaften der 68er oder auch der nachfolgenden sozialen Bewegungen, die es ja schließlich auch noch gegeben hat, aufzugeben. Mechthild Jansen, Sozialwissenschaftlerin. Gesprächskultur finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Dann geht es auch um Manieren, aber nicht im vordergründigen Sinne, sondern um eine ästhetische Gestaltung. Beispielsweise von Begegnungen. Also ich treffe oft Leute und dann denke ich, ja und, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Weil wir haben zwar vielleicht 1000 Einzelthemen so mal eben hopp hopp angesprochen, aber uns auf kein Thema, keine Frage, keine Sehnsucht, kein Wunsch, kein Problem wirklich eingelassen. Und dann würde es vielleicht auch eine andere Verbindungsstiftung in der Gesellschaft wieder geben und man könnte auch die alten Grabenkämpfe alle verlassen. Ne? Es ist eine Rezivilisierung für das, was vielleicht auch ein bisschen heruntergekommen ist. Und zugleich ist es aber auch eine Weiterentwicklung, also etwas Neues. Ja? Und das ist könnte im besten Sinne eine echte Reformbewegung werden. Ja? Also, er startet rechts vorwärts, sie startet links rückwärts und ihr habt so ein kleines Quadrat auf dem Boden. Ne? Also Schritt, seit, ran, rück, seit, ran. Da haben wir eigentlich genau das Gleiche, startet halt nur rückwärts. Dann habt ihr rück, seit, schließen, vor, seit, schließen. Probiert das. Das Ganze ist ein Prozess, der läuft. Da arbeiten wir dran. Ich hoffe auch, dass die Bevölkerung mit daran arbeitet, damit wir nachher zu einem guten Ende kommen. Robert Kilb ist der Leiter des Ordnungsamtes in Köln. Das Benehmen der Leute ist sicherlich noch nicht so, wie es also sein soll. Dazu gehört zum Beispiel dann halt eben, dass jüngere Leute mit Bierflaschen durch die Stadt gehen, dass sie die an Haltestellen dann ganz einfach auf Stromkästen und so weiter hinstellen. Und damit ist eigentlich schon eine gewisse Aussage darüber getroffen worden, wie man sich selber verhält, wie man sein eigenes Verhalten auch seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zumutet. Dazu gehört sicherlich auch das Beschmieren von fremdem Eigentum, Graffiti, Farbschmierereien. Dazu gehört auch, dass man sich nicht in aller Öffentlichkeit an eine Hauswand stellt oder setzt und dort uriniert, was auch passiert. Einfach spucken auf die Straße, das ist auch zum Beispiel sind Verhaltensweisen, die vom Verhalten eigentlich Fehlleistungen sind. Ich habe Sie angesprochen, weil Sie Ihre Zigarette hier weggeschmissen haben. Ja, sag mal nicht. Nein, das macht man doch nicht. Ich schmeiß Ihnen ja auch nicht vor die Tür. Können Sie sich ausweisen, bitte? Ja, habe ich nichts dabei. Was haben Sie denn dabei? Nichts, ne? Führerschein? Ja, Führerschein, ja. Das ist doch schon mal was. Ich weiß nichts. Bin ich jetzt schlafen habe. Ja. Wie viel? 15. 15 Euro. Aber das schmeißt ja, jeder. Ja, Sie sind auch nicht der Erste. 15 Euro. Zahlst du denn? Sie sofort? Ja klar, zahle ich sofort. Seit wann ist die selbst, mein Gott? Ich habe wirklich nichts gewusst. Wieso? Warum? Sie wollen doch auch, dass es vor Ihrer Haustür sauber ist. Überall ist auch so schlimmer. Ja, überall, ne? Das geht so nicht. So, ich muss weg, ne? Andere Völker, andere Sitten. Wie wir alle wissen, isst man in Äthiopien mit den Fingern und nicht mit Gabel und Messer. Und wenn Sie glauben, dass das etwas Unelegantes ist, dann müssen Sie mal äthiopische Frauen essen sehen. Das ist eines der elegantesten Figuren, die Sie bestimmt in Ihrem Leben gesehen haben. Es ist fabelhaft, wenn man das richtig kann, dieses Schneiden des Fladenbrotes und das Tunken in diese verschiedenen Soßen, das Rollen und das in den Mund nehmen. Und dabei benutzt man immer nur die rechte Hand und nicht die linke. All das sind perfekte Inszenierungen, kann man fast sagen, die dem Auge Gutes tun. Der Politologe Asfar Wesson Aserate, ein Prinz aus dem ehemaligen äthiopischen Kaiserhaus, lebt seit 1974 in Deutschland. Er beschäftigt sich mit den Sitten der Völker und er hat ein Buch über die Deutschen und ihre Manieren geschrieben. Was sind denn Manieren überhaupt? Ich habe versucht, sie folgendermaßen zu beschreiben. Die Manieren sind nichts anderes als der ästhetische Ausdruck der Moral. Was ich getan habe, ist nichts anderes als zu sammeln, als zu sehen, was noch übrig geblieben ist von dem alten Kulturgut der Europäer. Und das habe ich dann weitergegeben an die modernen Deutschen. Die einzige Nachricht ist, seht euch euer Patrimonium an, eure Kultur, beschäftigt euch wieder damit. Natürlich sind wir auch ein bisschen neidisch auf die Deutschen, vor allem weil wir Ausländer sehr viel mehr die sogenannten preußischen Tugenden auf die Deutschen münzen und sind dann verwundert, wenn wir sie dann in Deutschland nicht mehr finden. Das Ausland bewundert sie und sagt wunderbare Werte und das sind Werte, die wir selber auch haben müssen, aber die Deutschen hassen sie und haben dadurch diese Kälte und diese Leere und diese Ziellosigkeit erfunden, die es heutzutage gibt. Wir haben eine Jugend, die desorientiert ist. Wir müssen sie wieder auf die richtige Bahn bringen. Das wird natürlich, all diese Sachen werden uns nicht leichter, sondern schwerer fallen. In einer bestimmten Szene durfte man ja lange nicht über Werte diskutieren. Waren Begriffe wie Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, waren Tabubegriffe. Jürgen Schreyer hat sich als saarländischer Kultusminister für die Rehabilitation der Sekundärtugenden eingesetzt und die Lehrpläne an den Schulen im Saarland um entsprechende Unterrichtseinheiten ergänzt. Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit. Statt Noten fürs Betragen, im Volksmund Kopfnoten genannt, weil sie ganz oben im Kopf des Zeugnisses erscheinen und inzwischen in den Schulgesetzen fast aller Bundesländer wieder festgeschrieben sind, wurde landesweit an den Schulen die Unterrichtseinheit Benimm und Anstand eingeführt. Da hatten wir wirklich nochmal hier die Diskussion, darf man denn das? Ja, darf man so etwas? Wer darf denn das und warum? Ja, warum soll man das um Himmels Willen denn nicht dürfen? Wenn ich doch etwas erlebe, was nicht in Ordnung ist, was nicht richtig ist, dann kann ich doch nicht weiter zusehen und es einfach hinnehmen. Dann muss ich doch auch als Kultusminister versuchen, darauf hinzuwirken, dass es korrigiert wird. Also wie ich denke, eine Gesellschaft braucht Regeln, eine Gesellschaft braucht übergeordnete Werte und dazu gehört natürlich auch abgeleitet eine Wiederentdeckung der Form im Umgang mit den anderen. Insbesondere haben mich verwundert die Reaktion von Lehrerverbänden, von Lehrergewerkschaften, die gesagt haben, das brauchen wir alles nicht. Es wäre schön, in Deutschland würde sich ein bisschen mehr Anstand durchsetzen. Aber es ist heikel. Denn mitten im größten Renten-, Integrations- und Arbeitsplatzdesaster herrscht über den Sinn von Sekundärtugenden keine Einigkeit. Der Historiker Paul Nolte wirft pessimistisch den Begriff der Rückkehr der Klassengesellschaft in die Großdebatte. So sind einerseits ja, Grenzen diffuser geworden, andererseits sind auch neue Hürden errichtet worden, auch neue Abgrenzungsmechanismen da, sodass gerade auch auf dieser Ebene von Symbolen, von Signalen, die wir aussenden, sich so etwas auch wieder verstärkt hat. Ich erkenne es manchmal daran, dass es im Alltag so zunehmend eine Trennung zwischen Duz- und Siez-Kulturen gibt. Wenn man zum Beispiel in der Tankstelle etwas kauft, dann fällt mir häufiger auf, dass der Kunde vor mir, obwohl die sich auch nicht kennen, ganz einfach geduzt wird oder der Kunde kommt rein in die Tankstelle und sagt, wo habt ihr denn hier das Öl stehen? Und dann denke ich, huch, und dann schaut der Verkäufer mich an und ich werde dann aber gesiezt und man weiß auch dann warum, nämlich weil man selber auch einfach von der Kleidung oder wie man dasteht oder wie man spricht, auch bestimmte Signale aussendet. Also es ist auch eine sehr komplizierte Welt von subtilen Signalen, die wir aussenden über die gesellschaftliche Position, in der wir uns befinden, von Kleidung, Auftreten, Sprache bis in viele andere Bereiche, ja auch des Konsums, der alltäglichen Lebensgestaltung, wo wir zugehören und wo wir nicht dazugehören. Und so, dass viele Menschen jetzt auch sagen, also es ist ja ein Schlipsträger oder hier jemand, wieso sieht's der mich so geziert oder affig, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und da auch das Bedürfnis teilweise gewachsen ist, sich von so etwas, was als affektiert oder man könnte auch sagen bürgerlich empfunden wird, geradezu abzugrenzen. Es gibt eine auffällige Spaltung zwischen denen, die die Absage an die Formen der Bürgerlichkeit zum Prinzip ihres Lebens machen und denen, die ganz im Gegenteil mit großem Fleiß versuchen, eine neue Bürgerlichkeit zu entwickeln. Zwischen beiden existiert eine Kluft. Die eine Hälfte bleibt in der Schlammwelt und die andere sucht ein neu geformtes Dasein. Der Soziologe Ralf Dahrendorf. In dem kleinen Ort im Schwarzwald, wo ich ein Haus habe, verbringt die eine Hälfte der Leute die Nachmittage im Park mit Trinken. Die andere Hälfte übt Instrumente. Schönen guten Tag, ich bin vom Ordnungsamt. Hier sieht's aus wie Sau. Wissen Sie, dass es nicht in Ordnung ist? Biete Ihnen jetzt ein Verwarngeld an in Höhe von 25 Euro. Können Sie schriftlich haben oder sofort bezahlen, ist die Sache jetzt erstmal erledigt. Hätten Sie es denn gern? Ich sehe da keinen Grund. Das ist eine Maßnahme. Irgendwann darf ich nur noch zu Hause sitzen und da meine Zigarette rauchen, da mein Bier trinken. Das sehe ich nicht ein. Ich möchte auch rausgehen. Punkt. Ich bin gespannt, was für eine Gesetze die Stadt demnächst bringt. Wie hart die Leute bestraft werden. Welche Farbe hat die Strafzettel und so weiter. Mal gucken, abwarten. Tee trinken, sei mir dieses Mal Bier trinken und abwarten. Gemäß schon in der Antike aufgestellter Erziehungsideale soll sich der Mensch von seinen animalischen Ursprüngen so weit wie möglich entfernen, sich glätten, sich mäßigen, sich einer Form, die als schön empfunden wird, unterwerfen. Aspar Weston Asarate, Politologe. In allen Kulturen sind aber auch Gegenbewegungen gegen den stilisierten Formzwang zu beobachten. Der aristokratische, im weitesten Sinne herrschaftliche Grobianismus entstammt dem Groll darüber, dass die Bourgeoisie viele Verhaltensregeln der Aristokratie übernommen und sie damit aus der herrschenden Position verdrängt hat. Zugleich sieht man in der bürgerlichen Abneigung gegen die Vulgarität eine Schwäche. Nicht von Stilsicherheit rührt sie her, sondern von Angst vor der nachdrängenden Schicht. Bürgerliches gutes Benehmen wird als lächerlich und gezwungen empfunden. Der grobianistische Aristokrat suggeriert, dass er dem niederen Volk und dessen Kraft näher stehe als die bürgerlichen Intellektuellen und Finanzleute. In vielen dieser Verhaltensweisen ist Englands Oberschicht Vorbild gewesen. Seit jeher bewahrt die englische Herrenschicht ein gleichsam altgermanisches Herrenrecht, die Bourgeoisie zu epatieren, Sachen kaputtzuschlagen, Lärm zu machen und sich über bürgerliche Prüderie in deftiger Obszönität hinwegzusetzen. Der bloße Gebrauch des Wortes Gentleman für einen Mann verrät schon die Zugehörigkeit zu den in ästhetischer Ahnungslosigkeit schmorenden Klassen. In Frankreich ist es so, dass man auf Öffentlichkeit und ein korrektes Benehmen achtet. Es wird immer noch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ein Kind Danke und Bitte sagt. Ich finde in Deutschland dieses Danke und Bitte, es wird einfach entweder vergessen oder es ist halt nicht wichtig. Ich finde auch vom Alltag haben Kinder das geregelter als in Deutschland. Das Essen ist einfach in Frankreich, das ist ein kleines Ritual. Ne? Es ist auch dieses Vorspeise. Man setzt sich zusammen, man isst auch zusammen und nicht vor dem Fernseher. Und man verbringt auch eine gewisse Zeit am Tisch. Man versucht auch irgendwie richtig mit Gabel und Messer zu essen und sich auch richtig, also dass man auch richtig sitzt eigentlich. Das ist auch ein Paradox. Also man sagt, dass die Deutschen eigentlich das ist alles ganz geregelt und so, aber eigentlich nicht. Zum Beispiel mit dem Stillen, ne? In Deutschland wird es ja viel Wert darauf gelegt, dass eine Frau stillt, ne, dass das Kind irgendwie so einen guten Start bekommt. Aber danach ist es ja völlig egal, wann sie essen mittags. Ne? Oder man sagt, also ich höre oft von Müttern, fragt man oft, und war er artig heute? Oder dieses, ist dein Kind pflegeleicht? Und für mich ist pflegeleicht, das geht nicht für ein Kind. Das ist irgendwie so ein Pulli oder ein Teppichboden. Also man erwartet irgendwie so von einem Kind, das soll lieb sein. Also unproblematisch. Oder diese Schreiambulanz gibt es da auch in manchen Städten. Das habe ich in Frankreich nie gehört. Viele Kinder und Jugendliche schämen sich für ihre Eltern. Das ergab eine Sozialstudie zum Thema gutes Benehmen, die die Zeitschrift Eltern in Auftrag gegeben hatte. Nicht repräsentativ. Doch es wurden über 1000 Jugendliche befragt. Die Favoriten sind gute Tischmanieren und Höflichkeit. Aber spätestens, wenn die Kinder nicht nur beklagen, dass ihre Väter im Trainingsanzug in die Stadt gehen oder mit nacktem Oberkörper am Esstisch sitzen, sondern auch, dass ihre Eltern sich den ganzen lieben Tag vor dem Fernseher herumlümmeln, kommt vielleicht eine Ahnung auf, dass es bei dem ganzen Gerede um die richtigen und die falschen Manieren nicht bloß um neubürgerliche Affigkeit geht, sondern um tiefere Verbindlichkeiten, um Achtung und um Respekt vor anderen und auch vor sich selbst. Und dass Kinder vielleicht für das Abhandengekommensein solcher menschlichen Tugenden ein feines Gespür haben. hatten ja eine Zeit, in der wir gesagt haben, na gut, also die einen lesen einem ein Buch und für die anderen ist eben das Fernsehen da. Also so eine Grundhaltung, dass jeder soll doch nach seiner Fasson selig werden. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und das eine ist eigentlich so gut wie das andere. Paul Nolte, Historiker. Jetzt wissen wir eigentlich, haben es an diesen Defiziten, von denen wir jeden Tag wieder in der Zeitung lesen, eigentlich gemerkt, dass das nicht so ist und dass ja, uns Bildungsforscher sagen, dass Lesen tatsächlich besser ist als Fernsehen und dass wir auch den Mut dazu haben müssen, wieder diese normative Aussage, diese Wertung auch vorzunehmen und uns dann in unserem Verhalten auch daran auszurichten. Konkret gesagt, da gehört ganz sicherlich dazu so etwas, was man mit dem Begriff Selbstständigkeit beschreiben könnte, auch Selbstständigkeit als eine Fähigkeit, ja, das eigene Leben zu entwerfen, in die Hand zu nehmen. Diese Ressourcen, die müssen wir, glaube ich, in nächster Zeit verstärkt erschließen. Statt dass wir eine Generation später mit noch mehr Hilflosigkeit dastehen und die Menschen noch nicht mal mehr wissen, wie man eine Zahnbürste oder irgendwas benutzt. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gelten als klassische Bürgertugenden. Der Historiker Paul Nolte sieht in diesen Eigenschaften größte Bedeutung zur Überwindung der gesellschaftlichen Dispositionen und handelt sich damit in der öffentlichen Diskussion Vorwürfe ein. Das ist die rhetorische Begleitmusik zu den Prozessen der Ausgrenzung. Man erwartet davon einen stabilisierenden Einfluss auf die öffentlichen Kassen. Ja, es geht, glaube ich, nicht darum, den Einzelnen zu stärken, Selbstverantwortung als Projekt zu betreiben, um irgendwo in erster Linie Geld zu sparen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, die Kassen sind leer und jetzt sollen alle das selber machen, sondern wir haben uns ja auch gerade durch diese Unfähigkeit von Menschen, ihr Leben selbst führen zu können, diese Probleme eingehandelt, die wir jetzt haben. Mit Geld allein, mit der Erhöhung von Sozialhilfesätzen alleine oder mit der Verlängerung der Bezugsdauer irgendeiner Transferleistung, ob es nun das Kindergeld ist oder ein Arbeitslosengeld 2 oder eine Kilometerpauschale, können Sie nicht das Bildungsbewusstsein, zum Beispiel die Bildungsenergie von Menschen erhöhen. Dazu müssen Sie auch in anderer Weise ja, an die Menschen und ihre individuelle Energie herankommen. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja, habe ich. Wir wollen das Problem ja beseitigen und der Ordnungsdienst ist sicherlich ein Teil dabei. Also manche Städte haben das mit roten Karten gemacht, manche haben es mit gelben Karten gemacht. Beides kommt ja aus dem Fußball. Das eine ist eine Verwarnung und das andere ist schon vielleicht etwas intensiver, nämlich dass halt eben dann da ein Verwarnungsgeld erhoben wird. Analog jetzt einen Platzverweis beim Fußball. Das ist von den Städten sehr unterschiedlich angegangen worden. In den letzten 2 Jahren sind deutsche Großstädte wie Frankfurt, Hamburg und Köln verstärkt dazu übergegangen, von speziellen Ordnungsdiensten Sauberkeitskontrollen durchführen zu lassen und den Bußgeldkatalog zu verschärfen. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Die Menschen sollen es mal begreifen, dass sie nicht machen dürfen, was sie wollen. Einfach so. Wir mussten uns schon so ein bisschen anpassen. So. Und die 15 Euro können wir ja auch bezahlen, eigentlich. Sollen wir Quittung geben und die sollen mir das dann so irgendwie Quartal machen, so wie beim Arzt oder so. Hier einmal erwischt, 3 Monate, einmal bezahlen für 3 Monate ist gut und später wieder mal, so. Ich biete Ihnen ein Verwarngeld an, in Höhe von 15 Euro. Können Sie sofort zahlen, dann ist die Geschichte erledigt. Ja, so, und jetzt wären Sie natürlich ein noch viel größeres Vorbild Ihrer Tochter, wenn Sie das noch aufheben. Ja. Machen wir eigentlich schon meistens auch mit dabei, dass sie die aufheben soll, vor allem, die hatte eine kleine Tochter dabei, das Mädchen war noch nicht mal 10 Jahre alt. Das ist nicht förderlich. Wenn die sieht, die Mama wirft das auf den Boden, warum soll sie das dann nicht auch sehen? Kinder verstehen das nicht. Wenn ich mich heutzutage nicht an den Eltern orientieren kann, woran denn dann noch? Es ist schon allein die Frage, ob man eben raucht mit dem Kind an der Hand. Manche lehnen das ab, das ist aber jedem persönlich überlassen. Da kann niemand im Moralapostel spielen, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber eben die Geschichte mit dem Müll auf dem Boden ist eben eine ganz andere Sache. Das ist eben nicht in Ordnung. Singapur gilt natürlich als Vorbild, so ein wenig als sauberste Stadt auf unserem Erdball, was allerdings im Wesentlichen über rigide Strafen erreicht wird. Das ist aber auch teilweise in anderen Ländern, ist es zumindest deutlich teurer, die Bußgelder, zum Beispiel in den USA, wenn man da Müll an den Autobahnen oder so etwas entsorgt. Wo ich aber den Eindruck habe, dass diese Methode in Deutschland sicherlich nicht so erfolgreich sein würde. Strafe ist in Deutschland an sich eigentlich noch ein Wert. Und die Leute sind schon betroffen, auch wenn sie vielleicht nur 10, 15 oder 20 Euro Verwarnungsgeld bezahlen müssen. Zigarettenkippe wegwerfen? 15 Euro. Sonstiger Müll? 25 Euro. Wildpinkel? 35 Euro. Auf die Straße spucken? 20 Euro. Okay, ich komme auf die Straße, ich kriege ein bisschen Probleme und ich will spucken. Man sagt, ich darf nicht spucken. Okay, ich will nicht spucken, aber wo muss ich spucken? Wo darf man spucken? Wo, wenn man nicht auf die Straße spucken kann? Wo darf man dann spucken? Spucken wo? Ich weiß nicht wo. Die Diskussion darum, die ich jetzt gesellschaftlich oder öffentlich wahrnehme, empfinde ich als zwiespältig. Auf der einen Seite kommen da so Stimmen, jetzt müssen wir wieder ordentlich erziehen und mit Disziplin und Zucht und Ordnung kommt die Tugend wieder. Da muss ich sagen, glaube ich nicht so ganz dran. Es mag sein, dass eine äußerliche Disziplin das eine oder andere ausmacht und mir vielleicht auch lieber ist, als wenn ich irgendwie angepöbelt werde. Aber das heißt noch nicht, dass an die Dinge des Lebens auch anders herangegangen wird. Die Sozialwissenschaftlerin Mechthild Jansen. Um in unserer Gesellschaft, wenn man das jetzt so ein bisschen salopp sagt, zu zivilisierteren Sitten wiederzukommen, ist schon die Voraussetzung, dass wir einige soziale Grundprobleme neu anpacken. Also die soziale Ungleichheit ist einfach zu groß. Und wenn man da nicht einen neuen Sozialkontrakt auch in der Gesellschaft findet, dass es nicht ein Drittel gibt, die irgendwie durch so ein Loch fallen und die letzten Endes so eine Art Halbtote eigentlich sind, weil sie keine normalen Zugänge in die gesamte Gesellschaft haben, dann glaube ich auch nicht, dass man so eine andere zivilisierte Lebensform insgesamt finden wird. Und dieser Kontrakt muss jetzt in einer schwierigen, krisengeprägten und mangelhaften Situation zustande kommen und er muss komplex sein. Also er muss materiell sein, er muss bildungspolitisch ansetzen. Es wäre schön, in Deutschland würde sich ein kleines bisschen mehr Anstand durchsetzen. Aber es ist heikel, denn es sind keine zuständigen Instanzen in Sicht. Wer will sich schon mit einem Loblied auf schon mal dagewesene Tugenden das gesellschaftliche Ansehen verderben? Im Herbst 2006 erscheint eine Streitschrift des Pädagogen Bernhard Buhep. Er nennt sie Lob der Disziplin. Die Werte und Tugenden, die das Herz der Pädagogik ausmachen, haben sich bis heute nicht vom Missbrauch durch den Nationalsozialismus erholt. Wir fürchten, die Zuneigung von Kindern und Jugendlichen durch Konsequenz zu verlieren und sind um die psychischen Folgen von Disziplin besorgt. Die These des Dahlemer Lehrers? Die Jugend hat ein Recht auf ein Ordnungssystem. Ich sag mal, wer soll das dann im Endeffekt alles dann leisten? Wo soll man es denn machen? In der Schule tut man es mit Sicherheit auch nicht. Patrick Schneider, Tanzlehrer. Aber ich denke auch, dass Tanzschulen da sehr viel Potenzial bieten, dass sich das in Zukunft noch verstärkt machen können. Wir kriegen viel Resonanz von Lehrern, wir kriegen sogar derart Resonanz. Also die Lehrer kommen teilweise zu uns, die rufen uns an und sagen, können Sie das nicht anbieten? In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier. Die Lehrer sollten eigentlich eine Vorbildfunktion sein, sind aber keine. Also viele Lehrer haben meiner Meinung nach kein gutes Benehmen. Das ist wirklich so. Und dass die Lehrer ungepflegt sind, dass die Lehrer einfach nur immer nur nach Kaffee, nach Zigaretten riechen, das ist dann einfach eklig. Es fängt auch schon bei so Kleinigkeiten an, wie was haben die Lehrer in der Schule für Klamotten an. Einige ziehen einfach nur das an, was gemütlich ist. Wir haben einen Lehrer bei uns auf der Schule, der läuft immer barfuß rum. Das ist nicht schön. Aber da ändert man ja nichts mehr. Das private und öffentliche pädagogische Gewissen ist nach 1968 so geschärft, dass Kinder und Jugendliche vor Willkür und Unterdrückung besser geschützt sind als jemals zuvor in der Geschichte. Es gehört zu den folgenreichsten Irrtümern der Nachkriegszeit, dass Autorität Angst erzeuge. Rechtmäßig genutzte Macht, also Autorität, erzeugt keine Angst, sondern schafft Vertrauen. Der Mangel an Autorität führt zu Angst, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Ganz Saarland befindet sich in der Erprobungsphase. Schule darf sich der Erziehung nicht verweigern. Ich glaube, wenn Institutionen fehlen, die ein Gerüst vermitteln, wenn in vielen Familien Erziehung schwierig wird, beziehungsweise überhaupt nicht mehr realisiert werden kann, weil Eltern überfordert sind, dann ist die verbleibende Institution Schule geradezu gefordert, hier einzutreten und den Eltern zu helfen. Erfunden von einem Bremer Lehrer und dann in letzter Minute doch wieder verworfen, hat sich der saarländische Bildungsminister gesagt, wir bringen unseren Kindern jetzt mal bei, was sich gehört im Leben. Weil das Elternhaus diese Materie nicht mehr zu vermitteln imstande ist und weil die Tanzschulen nach Meinung der Pädagogen nicht ganz so gut geeignet sind. Es war ein Steinwurf ins Wasser, der ungeheure Wellen gezogen hat. Nicht nur in Deutschland, auch im benachbarten Ausland sind die Schulen auf uns zugestürmt und wollen alle diese Bildungsmaterialien und wollen schauen, wie habt ihr dann das gemacht? Bonjour, mes élèves. Bonjour, madame. Bon, asseyez-vous. On va parler aujourd'hui du marché. Oui. Alexander, du kommst zu spät. Wieso kommst du zu spät? Ein Schlusstort. Du hast Lust, zu spät zu kommen? Ja. Und was hast du im Mund, Alexander? Kaugummi. Es gibt keine Stunde, kein Fach, sich benehmen. Also dritte Stunde benimm, montags gibt es nicht auf dem saarländischen Lehrplan. Sondern wir haben Bausteine entwickelt, Benimmbausteine. Nehmen Sie mal die Normalsituation in einer Schule. Ein Schüler kommt zu spät, klopft nicht an, geht an der Lehrerin vorbei, ohne zu grüßen, schmeißt sich in die letzte Bank und fertig. Und dann ist der Anlass gekommen, wo gesagt wird, hör mal, ist das richtig? In der Zeit würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, dass Alexander sagt, ich habe keine Lust, pünktlich zu kommen. Was sagst du dazu? Er hätte sich ja wenigstens mal entschuldigen können. Ja. Ich finde das ganz normal, man kann doch ruhig mal zu spät kommen. Weil man keine Lust hat. Ja, genau. Eine Benimmkommission wurde gegründet. Und es wurden Unterrichtseinheiten für die Lehrer entworfen. Gewalt vermeiden, grüßen bitte und danke sagen, fremdes Eigentum pfleglich behandeln, pünktlich, verlässlich, leistungsbereit, teamfähig. Karin Weiskircher ist Schulleiterin an einem saarländischen Gymnasium und im Vorstand der saarländischen Benimmkommission. Kapitel 4, Verhalten in der Öffentlichkeit, da geht es um den Bus, um den Schulweg, um das Theater, also wir gehen ja sehr oft auch mit Schülern zum Theater, zum Konzert, wie verhalte ich mich da? Da gab es nämlich öfter auch wirklich Reaktionen von, gerade im Theater, von Mittheaterbesuchern, die sich über das Verhalten der Schüler aufgeregt haben, wo der Minister auch gesagt hat, also das müssen wir auch nochmal in die Köpfe bringen, wie ich mich an bestimmten Orten zu benehmen habe. Jetzt sind die Lehrer mal dran. Tugenden wie Höflichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit. Denn für die sachgerechte Verwaltung gesellschaftlicher Utopien sind Lehrer ja vielleicht gar nicht so ungeeignet. Wann sollte man anfangen zu essen? Wenn jeder zu essen auf dem Teller hat. Also die Reaktionen waren unterschiedlich. Die Lehrerschaft, die ja jetzt in einem Alter um die 50, 55 im Durchschnitt schon ist, weil über lange Zeit ja wenig neue Lehrer eingestellt worden ist, ist ja genau die Generation, die mit dem Wertebruch aufgewachsen ist. Und für die ist es besonders schwierig. Und ich glaube, da liegt das Entscheidende. Wie bekomme ich diese Generation von Lehrerinnen und Lehrern von der Notwendigkeit des Umdenkens in dieser Frage überzeugt. Aber bitte mit Anstand. Eine verantwortungsvolle Aufgabe braucht eine angemessene Form. Der unanständigste Lehrer in meiner Schulzeit zog noch in den 70ern die Schüler an ihren Ohren bis zu seinen Füßen herunter. Aber er war der Einzige, der jeden Tag mit weißem Oberhemd in die Klasse kam. Doch das Oberhemd kann nichts dafür. Man sollte in die Schulgesetze die Anzugpflicht aufnehmen. Wenn ich in eine, meinetwegen bei Siemens bin und der Vorstand von Siemens kommt mir entgegen mit einer Jogginghose, Asiletten und einem Unterhemd, dann würde ich auch sagen, das passt doch jetzt nicht. Das kann doch nicht der Vorstand sein. Wo kommt denn der gerade her? Benehmen Sie sich, wie man mit guten Manieren durch schlechte Zeiten kommt. Ein Feature von Anja Kempe. Es sollte so sein, dass jetzt einige laut, aber nacheinander sagen, drängel nicht so oder lass mich vor, schreit nicht alle durcheinander, okay? Können wir mal die Reihenfolge vielleicht festlegen? Ja, also Alexander fängt an, dann kommst du dran, dann kommt Esra, dann Pia, dann du, dann kommst du und dann ihr zwei da hinten. Ah, mach Platz! So, es geht los. Es sprachen Lisa Hagmeister, Marlon Kittel, Fabian Sattler, Dennis Moschito und Tilmar Kuhn. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Barbara Göbel. Regieassistenz Daniela Wakonik. Regie Hans-Jürgen Schunk. Redaktion Gisela Korwes. Das war Benehmen Sie sich, wie man mit guten Manieren durch schlechte Zeiten kommt, von Anja Kempe. Sie hörten die Übernahme einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Nächsten Sonntagabend bei Freistil, was vorne herausschaut über Nasen und andere Schicksalsschläge, eine Sendung von Rolf Kanzen.